Amen. Wir wollen ihn besser kennenlernen. And we want to know his work. Wir wollen sein Werk kennenlernen. We want to know his job. Seine Aufgabe. No, we want to know our relationship with him. Unsere Beziehung mit ihm wollen wir kennen. We want to know where we belong. Wir wollen wissen, wohin wir gehören. Why should we have the Holy Spirit? Wieso brauchen wir den Heiligen Geist? What are we doing with him? Was machen wir mit ihm? Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I have a lot of message concerning the Holy Spirit. Ich habe viele Botschaften über den Heiligen Geist. Amen. Amen. The power. Which side will I go to? Amen. There are so many. How the power of the Holy Spirit manifests. Wie sich die Kraft des Heiligen Geistes manifestiert. You see how he manifests. Wie sich manifestiert. Amen. Amen. The Holy Spirit does not judge us. Der Heilige Geist richtet uns nicht. Amen. Amen. Jesus told us the job of the Holy Spirit. Jesus hat uns die Aufgabe des Heiligen Geistes gesagt. He said he will reveal the truth. Er wird uns die Wahrheit offenbaren. Amen. Amen. And who is the truth? Wer ist die Wahrheit? Christ is the truth. Christus ist die Wahrheit. He will reveal Christ to us. Er wird uns Christus That's all we need in life. Das ist alles, was wir brauchen. To know Christ. Christus erkennen. Amen. The power that dwells in us. Die Kraft, die in uns He that lives in us. To know him. That's ihn zu erkennen, der in uns lebt. To know this problem to be for problem to be solved. House. You know what? Probleme sich what the natural call victory. Das, was der miracle. Signs and wonders. Wunder nennt. That's not what we need. Das ist nicht das, was wir brauchen. praise the Lord. Hallelujah. We will go to 1 Corinthians 12. 1. Korinther 12. You know, before we go there, it is possible to be ignorant of the Holy Spirit and his gift. Es ist möglich, dass man ignorant gegenüber dem Heiligen Geist und seinen Gaben ist. It is very, very possible. Es ist möglich, to be ignorant of the Holy Spirit and his gift. Dass man ignorant gegenüber dem Heiligen Geist und seinen Gaben ist. You know, people argue about him a lot. Und Leute diskutieren deswegen. You see, they argue about the Holy Spirit. Diskutieren über den Heiligen Geist. You know, people who do not believe in the gift and baptism of the Holy Spirit, you know, they keep on arguing. Leute, die nicht an die Gaben des Heiligen Geistes glauben. And you don't argue with them. You don't need to argue with them. Und du musst aber nicht mit ihnen diskutieren. Amen. Ignorance is ignorance. Amen. Ignorance they don't know it. Amen. They don't know him and they don't. Sie kennen ihn nicht. So most of them don't even want to know him. Und viele wollen ihn auch gar nicht kennenlernen. You know, if they don't know him, they are not the first. Sie sind nicht die Ersten, die ihn nicht kennenlernen wollen. In Acts 19, before we go to 1 Corinthians 12, let's go to Acts 19. Apostelgeschichte 19. Praise the Lord. Hallelujah. Acts 19. Daddy, thank you. Acts 19. Apostelgeschichte 19. From verse 1, we'll quickly read. Amen. Thanks. And it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus and finding certain disciples. You know, these people, they call themselves disciples. Amen. Amen. He said unto them, have you received the Holy Ghost since you believe? Praise the Lord. Yeah. You know, these people believe. These Leute haben geglaubt. But without, they don't have, without knowing the Holy Ghost. Sie kannten den Heiligen Geist nicht. No, they believed Jesus. Sie glaubten an Jesus. Amen. Amen. But we need the power. You know, Jesus said that when you receive the Holy Ghost always comes with power. Jesus sagt, wenn du den Heiligen Geist empfängst, kommt er mit Kraft. It comes with power, that you know the power of not, that you can never ever shut up your mouth. Eine Kraft, die dich mutig macht. The power of no longer being ashamed of Jesus. Dass du dich nicht mehr für Jesus schämst. Amen. Amen. The power of no longer afraid of whatever is outside there. Dass du keine Angst mehr hast vor dem, was da draußen ist. Take power to be able to stand for Jesus. Es braucht Kraft, um für Jesus einzustehen. Praise the Lord. Halleluja. The Holy Ghost is so important. Der Heilige Geist ist sehr wichtig in unserem Leben. Very, very important. Sehr wichtig. Jesus said, I will not leave you without a comforter. Jesus sagt, ich werde euch nicht zurücklassen ohne einen. Because without him you can do nothing. Denn ohne ihn kannst du nichts tun. Without him you cannot know me. Ohne ihn kannst du mich nicht erkennen. Without him, what I am, what I have been, what you believe you have been hearing, they are not what I really mean. And without him you cannot understand what I really mean. Ohne den Heiligen Geist könnt ihr nicht verstehen, was ich meine. Amen. You know, if I say something, you might believe it in a certain way. Wenn ich etwas sage, glaubt ihr es vielleicht auf eine gewisse Weise oder einen Teil davon. And this way, what you are believing, what you are understanding, that's not the meaning of what I have just said. Aber was ihr davon glaubt, ist nicht die, oder wie ihr das glaubt, ist nicht die richtige Bedeutung. Jesus said, when he comes, he will reveal to you that what you have been hearing, they are not what you, what is coming. What I really want you to understand. Aber Jesus sagt, wenn er zu euch kommt, wird er euch die wirkliche Wahrheit offenbaren. Amen. Amen. Have you received the Holy Ghost since you believe? And they said unto him, we have not so much as heard, whether there be any Holy Ghost. Amen. Amen. These people, they did not know. They said they have not heard of it. Es haben gesagt, but a lot have heard of it. Viele haben davon gehört. And they reject him. Sie haben ihn verweigert. Amen. Amen. And they call him names. Und haben ihn beleidigt. And they call him, you know, they even make fun of those that believe. Und machen sich lustig über die Leute, die glauben. Amen. Amen. But these people, they said we have not heard of any Holy Ghost. Diese Leute haben gesagt, wir haben nicht von dem Heiligen Geist. And they were also, you can see that they were willing to hear of him. Also sie waren bereit von ihm zu hören. Amen. Amen. And he said unto them, unto what then were you baptized? And they said unto John the Baptist. Praise the Lord. They said, Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on him which should come after him, that is, on Christ Jesus. Amen? Amen. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. And when Paul had laid his hands upon them, the Holy Ghost came on them, and they spake with tongues and prophesied. And all the men were about 12. Amen? Amen. Praise the Lord. You know, these people, you know, if you are speaking to, if you are telling people or preaching the Holy Ghost to people today, wenn du den Heiligen Geist zu Leuten predigst, and they cannot get it, und sie das nicht verstehen, and they are rejecting it, und es verweigern, you know, they might tell you that they have not heard of the Holy Ghost before. Und sie dir sagen, dass sie vom Heiligen Geist noch nicht gehört haben. You just notice, you have to know that they are not the first. Musst du wissen, dass sie nicht die Einzigen sind. Amen. Amen. The people, you know, these people were once ignorant of the Holy Ghost. Diese Leute waren einst ignorant gegen den Heiligen Geist. Amen. Kannten ihn nicht, haben nichts. But they now receive the power. Aber sie haben dann die Kraft empfangen. They now receive the Holy Ghost into their life. Und den Heiligen Geist empfangen ihr Leben. A lot are still ignorant today. Und viele Leute sind immer noch unwissend heute. And if you do not know something, wenn du etwas nicht weißt, how are you going to know it? Wie willst du es dann erkennen? Amen. Amen. And you don't argue with a person who don't know what they are talking about. Und ihr sollt auch nicht mit Leuten diskutieren, die nicht wissen, wovon sie reden. Argue with them. Diskutiere nicht mit ihnen. You know, sometimes we want to. You know, it's not who is right. Es geht nicht darum, wer recht hat. Praise the Lord. Hallelujah. We don't preach not who is right. Es geht nicht darum, wer recht hat. We just preach the truth. Wir predigen die Wahrheit. Amen. We are not trying to tell you we are right. Wir versuchen ja nicht, we are just telling you the truth. Die Wahrheit haben, sondern amen. Wir sagen einfach die Wahrheit. Praise the Lord. Hallelujah. You cannot argue people into the kingdom. Du kannst Leute nicht in das Königreich Gottes rein diskutieren. It's come by revelation. Kommt durch Offenbarung. Amen. Amen. You cannot argue them into the kingdom. Du kannst nicht in das Königreich rein diskutieren. Let's go to John 4. Johannes 4. John 4. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. John 4, verse 22. Johannes 4, 22. You don't argue with people who don't know what they are talking about. Du diskutierst nicht mit Leuten, die nicht wissen, wovon sie reden. Those who don't know who they worship. Wem sie dienen. A lot do not know who they worship. Viele wissen nicht, wem sie dienen. You know, if the Holy Ghost is not through Christ. Wenn der Heilige Geist nicht durch Christus ist. If it is through law. Wenn es durch das Gesetz ist. If it is through Moses. Durch Mose. You are worshiping what you don't even know. Dann dienst du who is getting it? Ein etwas, was du nicht kennst. A lot worship who they don't know. Viele beten etwas an, was sie nicht kennen. Just like Jesus said to this woman. Wie Jesus das hier sagt zu der Frau. Verse 22. He said, "You worship ye know not what we know, what we worship, for salvation is of the Jews." You worship ye know not. You know, you worship who you don't know. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Amen. Mm-hmm. You know, and that is why to have relationship with the Holy Ghost. Es ist in Beziehung zu haben mit dem Heiligen Geist. If it is not through Christ. Wenn es nicht durch Christus ist. You are worshiping Satan. Dienst du dem Teufel. You have a relationship with Satan. Das ist Beziehung mit dem Teufel. You know, you may even be studying the Bible. Du gehst vielleicht in die Bibel. Because you know, and that's why to worship the Holy Ghost. Den Heiligen Geist anzubeten. Without Christ, ohne Christus, ist teuflisch. Amen. Untödlich. You cannot separate the Holy Ghost and Jesus Christ. Du kannst den Heiligen Geist nicht von Jesus trennen. Jesus did not say that the Holy Ghost would reveal Himself. Jesus hat nicht gesagt, dass der Heilige Geist sich selbst offenbaren wird. He said, "He will reveal me to you." Und er wird we reveal Jesus, Jesus to us. Euch offenbaren. You know, without praise the Lord. Hallelujah. It is not just having a relationship with the Holy Ghost. Es ist nicht nur einfach Beziehung haben mit dem Heiligen Geist. Or worshiping the Holy Ghost. Oder den Heiligen Geist anbeten. You can worship what you call the Holy Ghost when it is not even the Holy Ghost. Du kannst sagen, dass du den Heiligen Geist anbetest und wirklich ist es gar nicht. I don't know if somebody getting it. If it is not true, the truth, he said the Holy Ghost will reveal the truth. Der Heilige Geist wird die Wahrheit offenbar. He introduced the Holy Ghost to us before he left. Hat uns den Heiligen Geist vorgestellt. And we are to know. We are to know how. Praise the Lord. Let me know. Amen. Amen. He said, you worship who you don't know. Ihr betet an, was sie nicht a lot worship who they don't know. Viele beten etwas an, was sie nicht kennen. Amen. It is not just saying Holy Ghost. Es ist nicht nur sein Heiliger Geist. I've heard in television people saying Holy Ghost. Viele sagen Heiliger Geist, Heiliger Geist. Without Christ, without the truth. Christus, ohne die Wahrheit. Was ist los? We give up. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Okay. It's supposed to be okay. Praise the Lord. Hallelujah. You know what we will say? Okay. The Muslims, they are worshipping who they don't know. Sagen Muslimen, sie beten. Or what they don't know. Ein etwas an, was sie nicht kennen. But for the so-called God children to be worshipping or have a relationship with whom they don't know, it's so sad. Aber auch das sogenannte Kinder Gottes etwas anbeten, was sie nicht kennen, ist traurig. And also it is good we also understand his gift. To understand his gift. Dass wir seine Gaben verstehen. Which side will I go first? The Holy Ghost or the gift? Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let me leave the gift for today. Amen. Yeah. We have to know the job of the Holy Spirit. Wir müssen die Aufgabe des Heiligen Geistes kennen. Know his job. Seine Aufgabe kennen. Understand his job. Seine Aufgabe verstehen. Amen. Amen. Know his job and understand his job. Seine Aufgabe verstehen und kennen. Know and understand his purpose here on earth. Und auch seinen Zweck hier auf Erden kennen und verstehen. Amen. Amen. You are to know and understand his purpose here on earth. Kennen und verstehen, was sein Zweck ist hier auf Erden. And the Holy Spirit is called the Spirit. He is called the Holy Spirit because there are other spirits. Und der Heilige Geist wird Heiliger Geist genannt, weil es eben auch andere Geister gibt. If you go to Luke 11. Lukas 11. Let's go there. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Luke 11. Lukas 11. Amen. Amen. From verse 21. Lukas 11, 22. He said, when a strong man keepeth his palace, his goods are in peace. But when a stronger than he shall come unto him and overcome him, he taketh from him all his armor, wherein he trusted, and divided his spoil. Lukas 11, 22. Wenn aber der, welcher stärker ist als er, über ihn kommt und ihn überwindet, so nimmt er ihm seine Waffenrüstung auf, die er sich verließ, und verteilt seine Beute. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Verse 22. But when a stronger than he shall come upon him and overcome him, he taketh from him all his armor, wherein he trusted, and divided his spoils. He that is not with me is against me, and he that gathereth not with me scattereth. Verse 24. When this unclean spirit is gone out of a man. You see, there is another spirit here. Es gibt einen anderen Geist. You see, another spirit, unclean spirit. Ein unreiner Geist. A spirit that is called unclean. Ein unreiner Geist. Amen. Mm-hmm. There is Holy Ghost spirit. Es gibt den Heiligen Geist. Amen. Amen. And there is unclean spirit. Es gibt den unreinen Geist. When the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places, seeking rest, and findeth none. He said, I will return unto my house whence I came out. And when he cometh, he findeth it swept and garnished. Then goeth he, and taketh to him seven other spirits, more wicked than himself. And they enter in and dwell there. And the last state of that man is worse than the first. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The Holy Spirit is not for natural miracles. Der Heilige Geist ist nicht für natürliche Wunder, oder? Amen. Amen. What man call miracle? Das, was der Mensch Wunder nennt. He has his own job. Er hat seine eigene Aufgabe. The Holy Spirit is not for miracle. What the natural man call miracles? Der Heilige Geist ist nicht für das da, was der natürliche Mensch Wunder nennt. And how they want it used. Und wie sie diese wie sie ihn benutzen wollen. You see how they want to use him. Wie sie den Heiligen Geist to satisfy their purpose. Um ihre eigene, who is getting ihre it? Eigenen Willen. That's not the job of the Holy Spirit. Das ist der Heilige Geist, dich zu zufrieden. The Holy Spirit testifies of Jesus. His substance is of Christ and not of the flesh. Bezeugt Jesus. And not of man. Und ist nicht, who is getting it? Bezeugt nicht den Menschen. Praise the Lord. Den Menschen. Zufrieden zu stellen. And that's why you know you don't you cannot go to an, I don't know everywhere in Africa, in Nigeria especially. You know, people have problems, they go to pastor. Tell me what to do. Do this. You know, they want to see vision. They after vision. That is not the job of the Holy Spirit. Leute haben Probleme in Nigeria beispielsweise und gehen zum Pastor und wollen halt ihre Zukunft hervorgesehen haben oder wissen, was halt noch passieren wird. Aber das ist nicht die Aufgabe des Heiligen Geistes. The Holy Spirit is for relationship with Christ. Der Heilige Geist ist da, um Beziehung mit Jesus Amen. Zu haben. It's for fellowship with him. Mit Gemeinschaft mit Amen. Jesus. Amen. It's for relationship. Ist für eine Beziehung. And not for vision. Not nicht für eine Vision. Amen. And that's why you know these pastors, after they have tried and tried and tried, they have to look for other ways because the Holy Spirit cannot reveal things to them because it is not according to man's will. It's according to Christ's will. Na, und irgendwann geben diese Pastoren auf, weil sie sich denken, irgendwie funktioniert es mit dem Heiligen Geist nicht. Der macht irgendwie nicht das, was wir wollen. Und deswegen suchen sie sich dann irgendwo anders Kraft beim Teufel, um dann ihre Wunder zu vollbringen und ihr Fleisch zufriedenzustellen. The Holy Spirit is for the word, for the Lord's purpose, for Christ's purpose. Ist für den Herrn da, ist für Christus. And not for the flesh. Und nicht für das Fleisch. Let us go to 2 Thessalonians. 2. Thessalonica. Amen. Amen. 2 Thessalonians. Praise the Lord. Two. Verse 9. 2. Thessalonica 2, Vers 9. How are we doing this? Praise the Lord. Hallelujah. He said, even him whose coming is after the working of Satan, with all power and signs and lying wonders. You see it? Is it in your Bible? Amen? Mm-hmm. And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish because they receive not the love of the truth that they might be saved. A lot are not after relationship with Christ. They are after what they desire. Sie sind nicht hinter einer Beziehung mit Christus her. Sie sind hinter dem her, was sie sich wünschen. They are after what they can get from the Lord. Hinter dem, was sie vom Herrn bekommen können. You know, everything with Christ comes through relationship with him. Alles von Christus kommt durch